durch die Straßen gehen, schauen alle Leute dumm. Ich kann sie einfach nicht verstehen und frage mich warum. Wenn wir zwei uns küssen, kleben die Blicke an uns fest. Doch alles was wir wollen ist, dass man uns in Ruhe lässt. All of my government go, all of my government go, all of my government go, woohoo. All of my government go, all of my government go, all of my government go, woohoo. Mir doch scheißegal, denn wir lieben uns. Mir doch scheißegal, was man von uns hält. Rassisten sind Arschlöcher überall auf dieser Welt. All of my government go, all of my government go.